اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, unser Unterricht war Arabisch und Deutsch und wir machen weiter بإذن تعالى mit der Erklärung von Subul Salam, die Erklärung auch von Bulugh al-Maram. بارك الله فيكم. Wir haben das letzte Mal das Hadith 1071 erklärt und dort haben wir gestoppt. Und dann fangen wir jetzt bei Hadith 1224. Das Wort Nahrung oder Al-At'ima, das wird Essensorten, Essenarten oder Nahrung überhaupt. Barakallahu fikum. Kunna qad intahina ila Hadith al-Wahid wal-Sab'in ba'da al-Alf. Wal-An sanabda' bil-Hadith al-Rabi' wal-Ishirin. بعد المئتين والألف بارك الله فيكم, لأنه الأبواب التي تركناها تكلمنا عليها المرة الماضية وقلنا كتاب الجنايات وكتاب الحدود وكتاب الجهاد, قلنا هذه الثلاثة سنرجع إليها بعد ما ننتهي من هذه الكتب الأخرى, وسنترك كذلك حاليا فيما بعد كتاب العتق وكتاب القضاء. يعني هذه الخمس أبواب هذه سنتركها بإذن تعالى لأنها تحتاج, بارك الله فيكم, تحتاج أقول طلبة علم من نوع خاص, وكذلك ما يعني نستطيع أن نتكلم عليها فقط هكذا مرور الكرام. تحتاج فعلا إلى علم غزير, وتحتاج إلى فهم, وتحتاج بارك الله فيكم من فعلا يطلب العلم طلبا ليس فقط استماعا وإنما يريد طلب العلم. بارك الله فيكم. Diese fünf Bücher, die wir erstmal ruhen lassen, das sind, بارك الله فيكم, diese fünf, die sind das Buch von Al-Jinayat, das Buch von Al-Jinayat, das Buch von Al-Hudud, das Buch von Al-Jihad, das Buch von Al-Itiq und das Buch von Al-Qada. Und diese fünf Bücher, barakallahu fikum, die brauchen, wie ich schon erzählt habe voriges Mal, wir müssen dabei Leute haben, die wirklich sich dafür einsetzen, dass sie den Islam richtig haben. Und es braucht auch Leute, die Ahnung, weil wenn wir über Qada sprechen, dann ist es sehr präzise und da muss man aufpassen, nicht, dass man falsch versteht. Und wenn wir über Hudud und Jinayat sprechen, Al-Jinayat ist eigentlich nicht für jeden zu lernen. Al-Jinayat lernen Richter, das wird diese Strafen, die lernen die Richter, die lernen die Rechtsanwälte und so weiter. والله تعالى على علم. أو في فرد يسأل بارك الله فيكم فوزيا في كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة الحديث رقم 1224 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام, رواه مسلم. والحديث الذي بعده هو 25, أخرجه من حديث ابن عباس, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع فأكله حرام, وكل ذي مخلب من الطير, وكل ذي مخلب من الطير. هذا الحديث دليل على تحريم ما له ناب من سباع الحيوانات, والناب السن الذي يأتي خلف الرباعية, هذه بارك الله فيكم تسمى الثنايا, وهذه الرباعيات, وهذا الناب, وثم الأضراس. فالناب الحيوان السبع المفترس، يعني الحيوان المفترس الذي نهونا، الذي يصطاد الحيوانات الأخرى، هذا الذي له ناب هذا يحرم. واختلف العلماء في هذا، ذهبت جماهير أهل العلم إلى أنه أكل لحم السباع محرم محرم، والسبع هو كل ما يعدو، يعني كل حيوان يصطاد ويأكل لحم حيوانات أخرى، يأكل اللحم. وأدخلوا في ذلك الفيل والضبع واليربوع والسنور. أما الشافعي، وهذا قول أبو حنيفة طبعا، أما الشافعي يحرم من السباع ما يعتدي على الناس كالأسد والذئب والنمر، أما الضبع والثعلب فلا. ولذلك بارك الله فيكم استدلوا هؤلاء بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني الله سبحانه وتعالى ما حرم إلا بالنص الصريح، بالنص الصريح. فلذلك قيل أنه هذه الآية ما فيها، ما ذكرت، فرد عليهم بارك الله فيكم أهل العلم وقالوا أن الآية نزلت في مكة، نزلت في مكة وهي منسوخة. وحتى لو ما كانت منسوخة فحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح في أنه نهى عن كل ذي ناب. وأما قول الإمام مالك أنه يكره أكل كل ذي ناب من السباع لأنه حرام، وطبعا هذا فيه مسألة، وهي لو قلدنا في ديننا أقوال العلماء هكذا لكنا قلنا بكراهة أكل لحم السباع، الإمام مالك يرى الكراهة، أو لقلنا بأكل لحم الثعلب أو بأكل لحم السنور، لأن بعض أهل العلم ما يرى أنها حرام. لذلك بارك الله فيكم العلم، قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف بين الرسول وبين قول فقيه، يعني الحق هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول الصحابة رضوان الله عليهم، وليس الحق في قول الناس، وليس الحق في أن يقال لك قال رسول الله فتقول ولكن قال الإمام فلان. بارك الله فيكم حديث واضح، كل ذي ناب من السباع حرام، كل ذي ناب من السباع حرام كائنا من كان من هذه السباع من الحيوانات التي تصطاد، إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. وهنا وقال حديث ابن عباس كذلك عند مسلم، وكل ذي مخلب من الطير، المخلب بكسر الميم، وهو المخلب اللي يسمى المخلب بالنسبة لي الذي يكون في رجل الطير، فظفر كل سبع من الماشي والطائر. فلذلك قال أهل العلم أي طائر له مخلب الأصل فيه التحريم إلا ما استثني، إلا ما استثني بدليل. واختلف أهل العلم كذلك في هذا، مثل المال الإمام مالك يرى أنه يكره ولا يحرم، أما الإمام أحمد فله قول بأنه التحريم طبعا، وكذلك الشافعي له قول، ويعني العلم اختلف في ذلك. ولكن هذه كلها بارك الله فيكم اجتهادات لأهل العلم. لذلك الأصل أنه الطير الذي له ناب، الذي له مخلب، فإنه كذلك حرم، الله تعالى على فعل. بارك الله فيكم. Das Buch von Nahrung oder Lebensmittel könnte man sagen, das wird was man isst und was man auch darunter was man trinkt eigentlich. Aber es geht hier erstmal um das was man essen kann. ونسمع بارك فيكم حديث 1124 أبو هريرة رضي الله عليه تسيلت بس البروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت يس راوب تير يدس راوب تير was ein Zahn hat verzehren Fleisches von oder von dem Fleisch diesem Tier ist verboten. Das Hadith bei Imam Muslim ist bei Imam Muslim. Und Hadith 1022 auch bei, überliefert Abbas Wallahi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot sallallahu jedes Zahn was Krallen hat. Natürlich, Barakallahu Fikum, wenn wir diese Hadithe jetzt hören vom Lar, die haben wirklich recht in diesbezüglich. Sie haben das gefragt hier. Was ist ein Zahn oder nicht? Gerecht und ich hieß es ab. Und zum Beispiel ist unrecht, das Fleisch von Raubtieren sich zu nehmen. Und da sage ich etwas, was sehr wichtig ist, Barakallahu Fikum. Und zwar wäre unsere Religion so gewesen, dass wir die Gelehrten nachmachen und nachahmen, was sie sagen, oder blind folgen, ohne Beweise, wir sagen, ja, sagt in einem Buch auch, Al-Imam Malik, und? Deshalb, die Religion ist nicht, Al-Imam Malik ist natürlich ein Großgelehrter, Al-Imam Malik ist natürlich ein großer Wissender, Moslem und Mu'min. Barakallahu fikum, das geht nicht so, es geht darum, wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Ein klarer, dann können wir sagen, so gesagt. Man kann interpretieren. Aber gibt es Möglichkeit für Interpretation oder nicht? Gibt es zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, dass man ein Hadith erklärt? Wir lernen diese Sache, Barakallahu fikum. Al-Ilmu, qala Rasul, qala Sahabatu. Die Wahrheit, das Recht, ist, was Allah gesagt hat, was der Prophet gesagt hat, was Abraham gesagt hat, ist nicht das Wissen. Das, oder die Wahrheit ist nicht, dass man die Aussage von Propheten gegen die Aussage von einem Gelehrten gegeneinander stellt. Das heißt, dass man sagt, ja, der Prophet sagt, aber der Gelehrte so sagt. Der Gelehrte so wird niemals die Stufe des Propheten erreichen. Und wenn wir eine authentische Überlieferung haben, dann darf man nicht mehr sagen, der Gelehrte sagt. Man sagen, der Gelehrte erklärt das Hadith so, oder der Gelehrte erklärt die Ayah so. Aber solange wir klaren Beweis haben, gibt es nicht, dass wir meine Meinung und deine Meinung. Das ist im Islam. Anhand dieses Beispiels sollte man lernen. Das bedeutet, würde man die Aussage von Imam Malik nehmen, dass die Tiere verzehren vom Fleisch von Raubtieren unerwünscht wäre, nicht haram, dann wird man auch, das ist unerwünscht. Das heißt, ich esse. Und überlege, jemand kommt und bringt einen Tiger oder eine Löwe und er fängt an, von was zu essen. Oder Hund. Wenn wir das Feinde so waren. So, aufpassen. Auf jeden Fall, nochmal, wenn wir einen Beweis haben und es geht um Eckzahn, um Tiere, die Eckzähne haben, dann gilt dies aus, dass wir eine Ausnahme haben. Die Gelehrten haben Diskussion gehabt, ich will tief in Diskussion, ist unnützt. Hauptsächlich, wir haben einen Beweis, ist klar. Da kommen wir zum nächsten Hadith. Und auch Vögel, die Krallen haben, die sind auch verboten. Das ist von dem Fleisch dieser Vögel, ist. Und hier, Barakallahu, ist auch klar, außer, dass wir etwas haben durch Beweis, dass es ausgenommen ist von dem Boot. Sagen könnte, es gibt manche Vögel, die haben Krallen und trotzdem, wir dürfen das Fleisch essen. Ja, weil wir Beweis haben, dass das man darf. Weil man das darf. Sehr aufpassen, Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. An Jabir radiyallahu anhu qal, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa an khaybara an luhum al-humur al-ahliya wa adhina fi luhum al-khayl. Muttafaqun alayh. وفي لفظ للبخاري ورخص في لحوم الخيل. بارك الله فيكم. طبعا الحديث فيه قصة في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد القدور تغلي بلحمها، يعني تغلي، وكانت القدور من لحوم الحمر يعني الحمير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وقال لا تونها شيئا إنها رجس من عمل الشيطان أو نجس من عمل الشيطان. طبعا هذا أخذه بعض أهل العلم دليلا على علة التحريم، هذا التحريم تحريم الحمر لأنها من عمل الشيطان وهو رجس، لحومها رجس فما تأكله. وفي رواية أخرى بارك الله فيكم كذلك أو أمر مناد أن ينادي، أمر مناد أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عنها وأنها رجس من عمل الشيطان. طبعا ابن عباس رضوان الله عليه قال إنما حمى رسول الله الحمر أهلي مخافة الضح، يعني هنا بارك الله فيكم هو بمخافة قلت أنه يحمل الناس عليها، لو أصبحت الناس تذبحها وتأكل لحمها وكانت هي حمولة الناس، الناس تحمل عليها الأمور فكره أن تذهب حرمها. فيه تردد في علة التحريم، لكن التحريم ثابت في الحمر الأهلية، وطالما علم بالنص والحديث عند البخاري إنها رجس من عمل قلوبها تؤكل الحمر الأهلية فهي ضعيفة أو منسوخة أو منسوخ، لأنه خيبر فتح خيبر كان متأخر. والحديث ذلك دليل على حل أكل لحم الخيل، الخيل تؤكل. هناك من أهل العلم من قال يكره، ولكن بارك الله فيكم هنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. والذين استدلوا بأنه ما يجوز أكل لحم الخيل استدلوا بحديث خالد بن وليد رسول اللحوم والبغال والحمير وكل ذناب من الجباع، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ضعيف بارك الله فيكم، فإذا ما يؤخذ به. فذلك بارك الله فيكم يجوز أكل لحم الحصان أو الفرس أو الخيل. حديث أسماء سيأتي فيما بعد حديث أنه فرسا وأكل، والنبي مانع وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أكل. بارك الله فيكم حديث 1616 جابر رضوان الله عليه أتسيلت لقول صلى الله عليه وسلم فبوتا فون خيبر von Khaybar hat der Wesselem eigentlich den häuslichen Eseln verboten und er erlaubte das Fleisch von Pferden. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Und in einer anderen Überlieferung, der Prophet Wesselem erlaubte oder erklärte das so erlaubt. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Oder genehmigte, dass die Leute das Fleisch von Pferden essen. Natürlich, das war am Tag von Khaybar. Am Tag von Khaybar, als die Muslime befreit haben, da haben die Muslime da haben sie essen. Und in den großen Töpfen, in den großen Töpfen gab es Fleisch von Eseln, von Heuseseln. Wir müssen unterscheiden zwischen Esel oder Zebra und zwischen häuslichen Eseln. Weil hier die Aber wir haben gekocht und es gab Fleisch, dann kam der Prophet oder der Prophet hat jemand geschickt und der hat befohlen, dass man das wegwirft und dass man dieses Fleisch nicht isst. Und er hat gesagt, das ist Unreinheit von der Tat von Shaitan. Also dieses Fleisch ist unrein. Und das ist eine Tat von Shaitan. Und deshalb, wenn wir diese Überlieferung hier haben, barakallahu fikum, wenn wir diese Überlieferung haben, dann ist es klar für uns geworden, häusliche Esel Eğitim sind in unserer Region. Manche Gelehrten haben gesagt, es erlaubt. Oder andere haben gesagt, unerwünscht. Aber die Hadithe, die besagen, dass man von solchen Esel die Leute nutzen, sozusagen, nicht wild. Dass es erlaubt ist, das ist, barakallahu fikum, dass es erlaubt ist, das sind Hadithe, die schwach sind. Die schwach sind. Man kann die nicht als Beweise nehmen. Und die Hadithe, die klar sind hier, der Prophet das klar verboten hat, nicht authentisch, kann man nicht etwas anderes sagen. Es gibt natürlich eine Erklärung von Ibn Abbas. Er sagte, ja, der Prophet s.a.w. hat es verboten, weil der Prophet s.a.w. Sich Sorgen gemacht hat. Wenn die Leute diese Esel schlachten, dann wird es kein Transportmittel. Die Leute werden kein Transportmittel haben, weil die Esel damals, sie waren als Transportmittel benutzt. Deshalb hat er gesagt, nein. Es kann sein auch unter anderem, dass das der Grund ist. Aber hauptsächlich, der Prophet sallam sagte, das ist Ritson von Shaitan. Das bedeutet, in diesem Hadith, barakallahu fikum, gibt es erstens, dass das Fleisch von heutigen Tieren ist verboten. Das zweite, Fleisch von Pferd ist erlaubt. Weil einige Leute sagen, Pferd und sein Fleisch ist erlaubt. Ja, das Fleisch von Pferd ist erlaubt. Man kann ein Pferd schlachten. Natürlich, wenn ein Pferd 5, 6 Millionen Euro kostet, ich denke nicht, dass jemand dieses Pferd schlachten wird. Das ist klar. Weil einige Gelehrten sagen, ja, die Pferde benutzt man, damit man die reitet. Und damit man die Pferde sozusagen anschaut, sagt, wie schön. Das nimmt man als Schmuck. Ja, das stimmt auch. Aber Pferdefleisch ist erlaubt. Einige Gelehrten haben gesagt, nein. Pferdefleisch ist verboten. Und die haben eine Überlieferung von Khalid al-Walid als Beweis genommen, aber diese Überlieferung ist da'if. Diese Überlieferung ist schwach und da kann man das nicht als Beweis nehmen. So, barakallahu fikum, was einige Gelehrten auch dabei gemacht haben, sie wollten das diskutieren, das wieso, wieso erlaubt und so weiter, aber der Beweis ist klar. Solange wir einen klaren Beweis haben, da kann man nicht mehr barakallahu fikum das ablehnen. Wann ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجرادة متفق عليه الحديث دليل على حل الجراد قال النووي وهو إجماع كذلك بارك الله فيكم الجراد يجوز أكله واختلف أهل العلم هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم الجراد أم لا قال ابن أبي أوفى رضي الله عليه قال كنا نأكل الجراد معه فإما معه أي لما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو معه أي كان يأكل أيضا معنا الجراد برأيكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال يعني ميتتان هو ميتة الجراد وميتة السمك والكبد والطحال هذا حلال مع أن الكبد والطحال دم لذلك قال ميتتان ودمان والأصل أنه ما يحل الدم لذلك بارك الله فيكم هذا استثناء الأصل في أنه ما يحل إلا الذي أتى فيه الدم طبعا هذه مسألة أيضا اختلف فيها هذا العلم ولكن عموما بارك الله فيكم الجراد حلال لهذه الأمة بل هذا رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى لهم غزوات أحيانا ما عندهم شيء يأكل كان الله سبحانه وتعالى يسوق لهم جرادا يأكله طبعا الجراد فيه نوع من الاستقذار الناس تستقذره ولكن هو طبعا باعتبار أنه وحل فصد أنه هو رغيت سنجس ابن أبي أوفى رضو الله عليه ساعته the one of Kriegszügen Masorchen siebenmal und wir haben Heuschrecken gegessen. Das heißt bei Bukhari Muslim. Diese Überlieferung ist ein Beweis, dass Heuschrecken erlaubt sind. Nawawi sagte, rahimahullah ta'ala, das ist Ijma' Konsens der Gelehrten, dass das erlaubt ist. Es kann sein, dass einige Arten von Heuschrecken, dass sie zum Beispiel giftig sind, verboten, weil das Gift. Aber allgemein, Heuschrecken, die bekannt sind, sind uns erlaubt. Und im Hadith gibt es noch ein Wort, was wichtig ist, und zwar, das steht im Hadith dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wir haben Heuschrecken gegessen. Heißt das, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gegessen hat, oder heißt das, dass er nicht gegessen hat? Wir waren mit ihm, heißt beim Essen, oder wir waren mit ihm nur, weil wir auf Kriegszügen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Also barakallahu fikum hier, einige Gelehrten sagen, er hat gegessen selber, andere sagen, es gibt keinen klaren Beweis dafür. Das ist sozusagen, das könnte sein. Er hat gegessen und könnte sein, dass er nicht gegessen hat. Aber hauptsächlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Überlieferung ist authentisch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala zwei Blutarten oder Sorten und zwei verendete Tiere oder Sorten erlaubt, Fisch und Heuschrecken und Leber und Milz. Und so barakallahu fikum. Aus dieser Überlieferung kann man sagen, das ist Ausnahme. Aufpassen bitte. Der Prophet sagte, alles was verendet ist, ist verboten. Außer was uns erlaubt gemacht worden ist, das ist hier, was im Meer ist und Al-Jal, die Heuschrecke. Da kann man das nicht verallgemeinern oder verbreiten auf andere Tiere. Das geht nicht. Oder Vögel, oder Insekten, oder. Das geht nicht. So, wir bleiben nur bei diesen Überlieferungen. Wallahu ta'ala ala qala. Anas fi qissatil Arnab qala fadabaha fabaatha biwikiha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqabilah. متفق عليه. أنس رضوان الله عليه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم ولغبوا فبعث به طلحة فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها. هذه هي قصة، يعني كان في أرنب كانوا في مر الظهران وكان في أرنب فلحقها الناس فأمسكها فأعطاها أبي طلحة رضوان الله عليه، فأبو طلحة بعث وركها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الحديث ما فيه أنه أكل منه، الحديث ما فيه أنه أكل منها، ولكن في رواية عند البخاري قال هشام بن زياد قلت لأنس وأكل منها، قال وأكل منه، أو عفوا وأكل منه، قال وأكل منه ثم قال فقابله. فذلك أكل لحم الأرنب جائز بالإجماع، حلال بالإجماع، إلا هناك من كره أكلها، لأنه روى أبو داود والبيهقي حديثا عن ابن عمر، والحديث الحديث ضعيف أنها جيء بها إلى رسول الله الأرنب يعني، فلم يأكلها ولم ينهى عنها، وزعم ابن عمر أنها تحيض. ولكن هذا الحديث كما ذكرت بارك الله فيكم ضعيف. دليل على تحريمها. كذلك بارك الله فيكم لحم الأرنب جائز. هناك من يقول ترى كثير من الناس يظن أن الأرنب حرام أكلها أنها تحيض، ولكن بارك الله فيكم طبعا من الذي يحيض المرأة الضبع الخفاش والأرنب، ويقال كذلك في الكلبة، ولكن الله أعلم. ما يهمنا على كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وأكل منه يعني من الورك، من ورك الأرنب، فذلك ما نستطيع أن نقول أنه حرام. أنس رضي الله عليه اتصلت بتشغلي دقيشتي مدى مدى مدى كن أودا مدى هذا مدى هذا أودا كنينشن دذاكت دنهت إياه دس كنينشن أو دي هذا geschlachtet den Hasen geschlachtet und hat seinen Schenkel zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم geschickt und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat das angenommen. Wer ist derjenige, der das geschlachtet hat? War Abu Talha رضي الله عنه. Anas erzählte, das Hadith bei Bukhari Muslim. Anas erzählte, wir waren an einem Ort, das heißt Mir al-Zahran. Wir waren dort und dann haben wir einen Hasen gesehen oder Kaninchen gesehen und die Leute fangen. Dann habe ich das gefangen und ich habe das zu Abu Talha gebracht. Abu Talha hat das geschlachtet und er hat einen Schenkel davon dem Propheten s.a.w. geschenkt. Der Prophet s.a.w. hat das angenommen. Ja, hat das angenommen. Hat das angenommen. Was bedeutet angenommen? Nicht angenommen. Aber es gibt hier nicht, dass er gegessen hat oder nicht. Aber es gibt in einer anderen Überlieferung bei Al-Bukhari, Hisham ibn Ziyad sagte, O Anas, hat der Prophet davon gegessen, von diesem Schenkel? Anas sagte, ja, er hat davon gegessen und er hat auch das angenommen. Und deshalb, das ist der Beweis. Das ist der Beweis und das ist eigentlich Konsens. Es gibt Konsens, dass man das Fleisch von Hasen oder von Kaninchen essen darf. Außer es gibt eine Gruppe von Al-Hadawiyya, die sind Al-Dhahir. Die haben die Lieferung von Ibn Umar genommen. Und diese Überlieferung ist schwach. Deshalb, subhanallah, wenn man sagt, die haben diese Meinung gehabt, aber die basierten die Meinung auf eine Überlieferung, wird auch auf einen Beweis. Aber diese Überlieferung ist schwach. Der hat erzählt, dass man dem Propheten Fleisch von Hasen oder Kaninchen gebracht hat. Der Prophet sagte, ich esse das nicht. Und ich verbiete das nicht. Ich esse es nicht und verbiete es nicht. Deshalb, da kann man nicht sagen, verboten. Wäre diese Überlieferung authentisch, gibt es auch dabei keinen Beweis, dass man kein Hasenfleisch oder Kaninchenfleisch essen darf. Und deshalb aufpassen, Barakallahu fiikum, es gibt eine natürliche Meinung, weil die Hase, deshalb sagt man ja, da kann man nicht davon essen. Aber das ist kein Beweis. Das ist kein Beweis. Das ist kein Beweis in diesem Zusammenhang. Allah Ta'ala A'la wa A'lam. Wir haben dauert ungefähr 45 Minuten, maximal eine Stunde. Und ab morgen, inshallah, ist der Unterricht von 20 Uhr. Das ist nicht mehr 19 Uhr ungefähr 50, sondern 20 Uhr. Ich werde sagen, wir stoppen hier. Etwas Interessantes bitte, da muss man sich anstellen davor, weil ich bestimmte Hadithe erklären werde, die sind vielleicht für manche von euch komisch, aber die sind bestimmte Sachen, die man lernen sollte. Zabarakallahu fikum. Demnächst machen wir, wie es mit Ta'ala auch, weiter mit dem Buch von Essen, Lebensmittel oder Essen, Sorten oder Nahrung. Und das geht weiter, inshallah, über verschiedene Tiere. Und dann kommen wir über Jagd und über geschächtete Tiere. Und das ist, ich denke, das ist so wichtig, dass wir auch über dieses Hadith, über diesen Kapitel sprechen, weil diese Frage national immer und überall, wo du bist, dann bekommst du diese Frage. Dürfen wir Fleisch, was man in Aldi und Lidl und was man hier in den Märkten hat, dürfen wir dieses Fleisch essen oder nicht? Und inshallah, nach ein paar werde ich das ausführlich erklären, mit anhand der Hadithe, die wir natürlich auch durchnehmen werden, bieten und teilen. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.